Braune Burschen spülen am Strand auf selbstgemachten folkloristischen Instrumenten. Geschmeidige Körper wiegen sich im Mondlicht. Vom Grand Hotel weht der Nachtwind hin und wieder einige Takte Tanzmusik herüber. Gläser klingen, lachen, weiße Jacketts und schöne Frauen. Heino de Witt oder wat sitzt in der Bar, die Pfeife in der Hand, schaut er dem Trio de Janeiro zu. Wohlwollend. Somehow, fill me up with all your loving. Give it all to me. I don't care how you do it, but give me your energy. Zu viel Nerv, oh woman, rescue me.